ARD. Wenn man einigermaßen bekannt war und vom Leser geschätzt wurde, hatte man eine enorme Wichtigkeit in der DDR für die Leser, für die Bevölkerung. Das hing ein bisschen damit zusammen, dass wir keine Medien haben, dass die Zeitungen in der DDR praktisch nicht existierten, uninteressant waren und der Leser nicht mehr als 3-4 Minuten sich damit ihnen aufhielt. Und sie wollten eigentlich von dem Schriftsteller, der für die DDR-Bürger eben die unabhängige Instanz war, von ihm wollten sie die Wahrheit wissen. Christoph Hein, Erzähler, Dramatiker, Essayist. Er war 38, als er mit dem Roman »Der fremde Freund« 1982 berühmt wurde. In fast 20 Sprachen wurde das Buch übersetzt. Als Hein 2 Jahre später »Horns Ende«, einen Roman über den Stalinismus in der DDR, vorlegte, bekannte der große Germanist Hans Meyer: »In diesem Augenblick wusste ich, hier ist ein neuer Autor der deutschen Literatur präsent geworden.« Und Marcel Reich-Ranitzky lobte: »Hein habe Kraft und Mut und Rückgrat.« Hein ist ein Chronist des Gegenwärtigen. Nüchtern, mitleidlos, präzise und ohne billigen Trost schreibt er auf, was er um sich herum wahrnimmt. Das, was ich damals schrieb oder sagte, traf auf mehr Empfindsamkeit, auf mehr Wut, brachte mehr allergische Reaktionen, etwa der staatlichen Behörden. Das ist heute das Laissez-faire, das interessiert keinen mehr. Romane für drei Deutschlands. Christoph Hein. Porträt von Steffen Lüdemann. Es ist eine meiner Heimaten durchaus. Ich war vom 2. bis zum 14. Lebensjahr in dieser Stadt. Straßenplätze, Freunde, es ist schon durchaus prägend gewesen. Und ich habe inzwischen auch in 4 Romanen diese arme Kleinstadt immer wieder als fiktives Guldenberg beschrieben. Und da sind eben auch einige dieser Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, da eingeflossen. Ich vermute, dass es für die meisten Künstler oder Schriftsteller so ist, dass die Kindheitserlebnisse doch schon sehr prägend sind für die spätere Zeit. Bei mir jedenfalls war es so. Bad Düben. Eine Kleinstadt, 30 Kilometer westlich von Leipzig gelegen. 8000 Einwohner. Kurstadt in der Heide, werben Schilder an der Straße. Vor der Stadt schlängelt sich die Mulde entlang. An ihren Ufern zersplitterte Bäume, an denen Grasbüschel hängen, und zerrissene Einkaufstüten. Spuren des letzten Hochwassers. Nur wenige Schritte vom Fluss entfernt auf einer Anhöhe die Burg Düben. Sie wirkt wie ein kleiner Gutshof mit Herrenhaus und Unterkünften fürs Gesinde. Auf dem Burghof stehen Skulpturen. Alles ist herausgeputzt und frisch gestrichen. Eine brusthohe Mauer aus Feldsteinen umschließt die Burg. Von hier geht der Blick über die Heide hinter der Mulde. Wiesen, horizontweit, Pferde auf einer Koppel. In der anderen Richtung, keine 100 Meter entfernt, ragt der Turm der Stadtkirche St. Nikolai aus dem Ensemble zweigeschossiger Bürgerhäuser heraus. Hier war Heins Vater Pfarrer gewesen. Nahe der Kirche das Rathaus, der Marktplatz, ebenfalls von kleinen Häusern umstanden. Alles ist eng beieinander. Mit Erinnerungen verbunden sind da sehr viele Orte. Das sind der Bahnhof, die beiden Friedhöfe, Kirche, Schule, das Elternhaus, das Pfarrhaus. Vor allem aber würde ich sagen, die Mulde, der Fluss, der da gelegentlich zu einem reißenden, zu einem bedrohlichen Fluss anwuchs. Aber es war halt auch der Ort, wo man seine Freizeit verbrachte. Und vielleicht dann noch die Burg in Bad Düben, die dann ein Museum wurde, wo ich da auch ganz gern gearbeitet habe. Als Guldenberg hat Bad Düben seit 1984 Eingang in die deutsche Literatur gefunden. Es sind nicht gerade Loblieder, die Christoph Hein in seinen Romanen »Horns Ende« oder »Landnahme« auf die sächsische Kurstadt anstimmt. Er spricht vom verschlafenen mitteldeutschen Städtchen, von der immer gekränkten schönen kleinen Stadt oder gar von einer erbärmlichen Stadt mit einer dumpfen, argwöhnischen Atmosphäre. Der Literaturkritiker Georg Margenau bezeichnete Christoph Heyns Guldenberg einmal als die mentale Hauptstadt der DDR. Manche sprechen vom Archipel Guldenberg. Hein sagt: Mein Guldenberg ist nicht Bad Düben. Diese beiden Städte sind nicht identisch. Bad Düben ist nicht düster und dunkel. Die deutsche Geschichte war es. Vor 1945, nach 1945. Ein Schnee am Fluss lag auf welkem Gras. Christoph Hein wird am 8. April 1944 als Sohn eines Pfarrers in Heinzendorf in Schlesien geboren. Im Januar 1945 muss die Familie ihre angestammte Heimat verlassen. Sie flieht in Richtung Westen. War nicht Tag, nicht Nacht, war der Fluss so weit, nur wir beide waren hier auf Erden. Nach seinem Dreivierteljahr landeten sie dann in einer kleinen Stadt bei Leipzig. Aber sie war natürlich mit diesen anderen 12 Millionen Flüchtlingen die nicht eben allzu willkommenen Gäste im Rest Deutschland. Und man blieb Flüchtling und Flüchtlingskind eigentlich für Jahre, Jahrzehnte. Und da kamen Leute, die gar nichts hatten, zu Leuten, die wenig hatten. Und das brachte nicht viel Freude. Heins Vater hatte gleich nach seiner Ankunft in Bad Düben die seit Kriegsende vakante Pfarrstelle in der evangelischen Gemeinde St. Nikolai im Zentrum der Stadt übernommen. Die Familie wohnt im großen Pfarrhaus gleich neben der Kirche. Bei mir kam allerdings noch etwas hinzu. Ich bin Sohn eines Pfarrers und das war nun in der DDR noch unerwünschter. Und insofern war dann der Makel Pflicht. Linkskind wurde noch von dem Makel Pfarrerssohn überdeckt. Der junge Christoph Hein ist von Anfang an ein Außenseiter. Er ist kein Mitglied der für alle Schüler eigentlich obligaten Pionierorganisation und er verweigert später auch die Jugendweihe. Pfaffe oder Polak rufen ihm die Mitschüler hinterher. Bei Zeiten schafft sich Hein eine eigene, eine Gegenwelt. Die Literatur. Also das war sehr früh. Ich war 12, 13 Jahre, da hatte ich da in einem Jahr dann ein einbändiges Gesamtwerk von Schiller gelesen und im zweiten Jahr ein einbändiges Gesamtwerk von Shakespeare. Zwei Bücher, die ich im Bücherschrank meines Vaters fand und fand das ganz spannend. Schiller habe ich wohl ein bisschen was verstanden, von Shakespeare vermutlich gar nichts oder sehr, sehr wenig. Aber die Vorstellung, dass man dieses als Beruf machen kann, das fand ich damals so spannend, dass ich da in diesem zarten Alter von 12 Jahren mich dafür entschieden habe und dann auch gleich in dem Alter angefangen habe zu schreiben. Das war eine Zeit, wo ich jedes Jahr 3 Stücke geschrieben habe. Unsägliches Zeug, keine Frage, aber ich war sehr fleißig, habe damals schon angefangen. Mit dem Abschluss der 8. Klasse ist für Hein die Schule beendet. Der Besuch der weiterführenden Oberschule wird ihm verweigert. Zwar sei er sicher sehr wohl in der Lage, das Bildungsziel einer sozialistischen Oberschule zu erreichen, heißt es, keineswegs sei aber gewährleistet, dass er auch zu ihrem Erziehungsziel gelangen würde. Sein Vater schreibt Eingaben und beschwert sich bei den zuständigen Behörden, aber alles umsonst. Und dann bin ich mit Hilfe meines Vaters dann nach West-Berlin abgehauen. Das war eigentlich dann ein endgültiger Punkt, weil ich wohnte dann im Grunewald in einem Schülerheim, ging da so ein Elite-Gymnasium, das heutige Gymnasium zum Grauen Kloster, altsprachlicher Zweig. Und es war klar, dass ich als abgehauener Ostmensch, der dann in West-Berlin sein Abitur macht, keinesfalls in der DDR hätte studieren können. Also mit 14 Jahren war ich rübergegangen und es war klar, dass ich da in West-Berlin mein Abitur mache und dann in West-Berlin oder Westdeutschland oder irgendwo auch was studieren werde. Aber der Weg zurück war damit vorbei. Für den 14-jährigen Jungen aus der sächsischen Provinz ist West-Berlin die große, weite Welt. Ein aufregendes Erlebnis. Andererseits ist Hein wieder Flüchtling. Er ist der Fremde, der Dahergekommene. Er hat kein Geld, ist auf Hilfe angewiesen und war auch keineswegs mit offenen Armen empfangen worden. Seine Klassenkameraden kommen allerdings durchweg aus dem Osten. Es sind Kinder von Ärzten, Ingenieuren, Professoren, Künstlern, denen das Abitur verweigert worden ist. Obwohl den Schülern von der Schulleitung nahegelegt wird, nicht in die DDR zu reisen, verbringen die meisten von ihnen die Ferien doch zu Hause. So auch Christoph Hein. Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Presslufthorer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa 1,5 Meter tief und 1,5 Meter breit. Im August 1961 ist er in Dresden. An einem Sonntagmorgen hört er im Radio, dass West-Berlin abgeriegelt ist. An allen Panzern hier sind Blumensträuße angebracht, Astern, andere Blumen. Und sie sind der Ausdruck der Liebe der Bevölkerung hier in Berlin zu ihren Soldaten, die das Agentennest West-Berlin abgeriegelt haben und die Bürger unserer Republik schützen. Die Mauer war gebaut und der Schulbesuch war beendet und nun war ich wieder DDR-Bürger. Allerdings nun kam zu den beiden Makel, Flüchtlingskind und Pfarrerskind, noch der dritte Makel abgehauen hinzu. Und das hatte ich dann für ein paar Jahre zu bezahlen. Hein hat scheinbar keine Perspektiven mehr. Der Besuch einer weiterführenden Schule wird ihm ebenso verweigert wie eine Berufsausbildung. Als er versucht, das Abitur auf der Volkshochschule zu machen, wird er nach wenigen Wochen hinausgeworfen. Um Geld zu verdienen, übernimmt Hein Gelegenheitsjobs. So ist er kurz nach dem Mauerbau als Fluchthelfer im Einsatz. Er führt Ostberliner durch die Kanalisation und U-Bahn-Schächte in den Westteil Berlins. Für ihn selbst kommt eine Flucht in den Westen aber nicht in Frage. Die Mauer wird lange bleiben, sagt sein um 2 Jahre älterer Bruder, der ebenfalls in West-Berlin zur Schule gegangen und auch während der Ferien im Osten vom Mauerbau überrascht worden war. Die Eltern werden alt und dann müssen wir ihnen beistehen. Und das können wir nur, wenn wir im Osten bleiben. Hein muss versuchen, sich mit den Umständen zu arrangieren. Der Staat wollte mit mir nichts zu tun haben. Das akzeptierte ich und wollte als Außenseiter meinen Weg machen. In diese Rolle habe ich mich eingerichtet. Da der Job als Fluchthelfer höchst riskant ist, sollte er erwischt werden, winken einige Jahre Zuchthaus, sieht sich Hein schon bald nach anderen Erwerbsquellen um. Er verdingt sich als Montagearbeiter und Schlachter. 2 Jahre später darf er dann doch einen Beruf erlernen. Buchhändler. In seiner Freizeit schreibt Hein Theaterstücke, erkundet die Theater- und Literatenszene der Hauptstadt und schließt Freundschaften mit Gleichgesinnten, mit Thomas Brasch, der zwar aus einer Funktionärsfamilie stammt, aber unbedingt Dichter werden möchte, und mit Peter Hax, der das Talent Heins erkennt und ihn fortan fördert. Ja, es war so ein bisschen Feudalstaat, den er da in seiner Wohnung und in seiner Umgebung betrieb, mit sich als Prinzen oder Kronprinzen. Also sehr amüsant. Ein ungemein witziger Mensch, der es verstand, Dinge sehr schnell mit einem Bonmot auf den Punkt zu bringen. Wann immer er mich da mal einlud, bin ich immer auch gern hingegangen. Das war ein großer Autor und ein sehr singulärer. Auf das Singuläre legte er, glaube ich, den allergrößten Wert. Irgendwelche Gemeinschaften, das war ihm alles nur fatal. Auch Gemeinschaften von Kollegen. Da war eine arrogante Distanz, das kennzeichnete ihn und sein Werk, gehört mit dazu. Den Stückeschreiber Hein zieht es zum Theater. Er kann sich gut vorstellen, beim einstigen Brecht-Schüler Benno Besson in die Lehre zu gehen. Besson ist Chefregisseur am Deutschen Theater in Berlin. Für Peter Hax ist Besson der bevorzugte Interpret seiner Stücke. Und dann bin ich zum Deutschen Theater gegangen, habe ihn nach einer Probe angesprochen auf dem Platz vor dem Theater und sagte ihm, ja, mein Name ist Hein, ich möchte bei Ihnen als Assistent arbeiten. Er war völlig überrascht, guckte mich ein paar Sekunden schweigend an und sagte dann, gut, aber wir machen das auf die französische Art. Und da sage ich, ja, ich bin einverstanden, ich weiß noch nicht, was die französische Art ist, wenn Sie mir das noch sagen. Und da sagte er, ohne Geld. 1 Jahr lang arbeitet Hein als Assistent bei Benno Besson am Deutschen Theater. Geld bekommt er tatsächlich nicht. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er mit Rezensionen. Gelegentlich übernimmt er auch kleinere Rollen am Theater. Eine Perspektive ist das natürlich nicht. Und so bewirbt sich Hein für ein Drehbuchstudium an der Filmhochschule Babelsberg. Er besteht zwar die Aufnahmeprüfungen, wird aber zum Studium nicht zugelassen. und man bedeutet ihm, dass er aufgrund seiner Biografie niemals ein Kunststudium in der DDR wird absolvieren dürfen. Heinz' Freundin Christiane, die an der Leipziger Karl-Marx-Universität Philosophie studiert, rät ihm, doch etwas anderes zu studieren. Logik oder ebenfalls Philosophie. Hein beschließt, nach Leipzig zu gehen. Und Besson bietet ihm an, dass er nach dem Studium zu ihm zurückkehren kann. In Leipzig angekommen, muss sich Hein erst einmal wieder nach Arbeit umsehen. Und an jedem Fabriktor standen große Plakate, was alles gesucht wurde. Aber wenn ich dann zur Kaderleitung ging und dann meine Papiere vorlegte, dann sagten die alle, nein, danke Hein, wir brauchen gar keinen mehr. Von der Ausbildung und dem Lebensweg rochen die, da kommt ein Störenfried, den sie keinesfalls haben wollten. Und dann war ich so irgendwie am Ende auch meines Geldes und bin dann in so einer Edelkneipe, das Intermezzo, das war also damals eine der feinsten Kneipen von Leipzig, bin reingegangen und habe da gefragt. Die suchten auch und dann fragte der nur, ob ich schon mal gekellnert hätte. Und dann habe ich gelogen, ja, hätte ich. Und dann nahm er mich an und dann war ich dann so ein knappes Jahr da auch als Kellner. 1967 beginnt Hein ein Studium der Logik und Philosophie. Im Grunde ist es ihm gleich, was er studiert. Er würde auch Archäologie oder Architektur studieren. Eine gute Ausbildung, davon ist er überzeugt, ist wichtig, in welchem Fach dagegen mehr oder weniger unerheblich. Die Literatur ist von nun an in den Hintergrund gedrängt. Während des Studiums schreibt Hein fast nichts. Er beschäftigt sich mit philosophischen Themen, steht aber auch im legendären poetischen Theater der Karl-Marx-Universität auf der Bühne. Hören Sie nun eine Mitteilung der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS. TASS ist bevollmächtigt zu erklären, dass sich Persönlichkeiten der Partei und des Staates der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik an die Sowjetunion und die anderen verbündeten Staaten mit der Bitte gewandt haben, dem tschechoslowakischen Brudervolk dringend Hilfe, einschließlich der Hilfe durch bewaffnete Kräfte, zu gewähren. Prag, 21. August 1968. Eine 500.000 Soldaten des Warschauer Paktes marschieren in die CSSR ein. Ihr Ziel? Die Niederschlagung des Prager Frühlings. Barrikaden sind errichtet worden am Wenzelsplatz und in der Weingartenstraße. Das ist die Straße, die zum Rundfunk führt. Ich höre deutlich die Schüsse im Rundfunk. Maschinengewehrsalven. In der DDR herrscht an diesem schwülen Sommertag Ruhe. Die Städte scheinen ausgestorben. Aufmerksamen Beobachtern fällt eine hohe Polizeipräsenz auf. Tatsächlich herrscht höchste Alarmstufe bei den bewaffneten Organen, doch die Vorsichtsmaßnahmen sind übertrieben. Größere Menschenansammlungen gibt es an diesem Tag nur an den Badestränden. Doch überall in der Republik machen junge Leute ihrer Wut und Enttäuschung über die Invasion mit spontanen Aktionen Luft. Sie malen Parolen an Häuserwände und fertigen Flugblätter, die sie in Hausbriefkästen werfen oder in Telefonzellen ablegen. Auch Thomas Brasch und Christoph Hein stellen Flugblätter her. Wollt ihr euch denn alles gefallen lassen? Schreiben Sie darauf. Er hat es mit Freunden in Berlin gemacht. Ich habe es in Leipzig allein gemacht, da ich da neu in der Stadt war und so diese enge Freundschaften in Leipzig nicht hatte. Brasch und seine Truppe flogen auf. Ich flog nicht auf, aber ich wurde vorgeladen zu Verhören der Stadtsicherheit. Da wollten die mir alles wirklich wissen, was für eine Schreibmaschine ich habe und so. Ich ahnte, dass sie sehr dicht dran sind. Thomas Brasch wird einige Tage später von seinem Vater, dem stellvertretenden Kulturminister der DDR, Horst Brasch, angezeigt und daraufhin von der Staatssicherheit verhaftet. An Hein sind Mielkes Leute tatsächlich dicht dran. Wie dicht, wird Hein erst ein Vierteljahrhundert später erfahren, als er seine Stasi-Akten einsieht. Die Staatssicherheit hatte schon seine Wohnung verwanzt, um ihn überführen zu können. Ich hatte mit meiner Frau und einem kleinen Kind hatten wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung und da wurden dann drei Mikrofone angebracht und dann wurden für ein Dreivierteljahr wurden alle Gespräche, die wir da führten, aufgezeichnet. Ich hatte, weil wir ein kleines Kind hatten, meiner Frau davon nichts erzählt, um sie nicht zu beunruhigen. Und das war der Glücksfall, denn sonst hätten wir zumal nach der Verhaftung von Thomas wahrscheinlich jeden Tag darüber gesprochen. Also wie weit sind Sie? Hat irgendjemand mal in Berlin meinen Namen genannt? Und durch diesen Glücksfall habe ich in der Wohnung mit meiner Frau nie ein Wort darüber gesprochen. Da war ich da denen von der Schippe gesprungen. Erst nach einem Dreivierteljahr wird die Überwachung abgebrochen. Da kommt nichts mehr, erklärt ein Stasi-Offizier enttäuscht. Denn er ist immer noch überzeugt davon, dass Hein die Flugblätter verteilt hat. 1971 beendet Hein sein Studium und geht nach Berlin zurück. Benno Besson, mittlerweile erster künstlerischer Leiter an der Berliner Volksbühne, hält Wort und stellt den jungen Diplomphilosophen als Dramaturg in seinem Haus an. 3 Jahre später, Besson ist gerade zum Intendanten berufen worden, wird Hein gemeinsam mit Heiner Müller Hausautor. 2 Stücke Heins werden inszeniert. Schlötel oder Was soll's? Und das Puppenspiel Vom hungrigen Hennecke. Danach kommt nichts mehr von ihm auf die Bühne. Die Zensurbehörde verweigert die nötigen Genehmigungen. 1978 schließlich kündigt Hein, weil Besson die Volksbühne verlässt. Hein wird später sagen, die Jahre an der Volksbühne waren meine glücklichsten. Nun aber ist er erst einmal arbeitslos und muss sich überlegen, womit er sich seine Brötchen verdienen kann. Und dann hatte ich mir einfach ein bisschen meine Schubläden da angeschaut, was also in den Zeiten entstanden ist, habe das Ganze genommen und bin zu einem Verlag gegangen. Und mit der mir eigenen Arroganz habe ich da auch erst geschaut, welche Verlage gibt es, welches ist der beste. Und das fand ich dann für mich der Aufbauverlag. Bin hingegangen, habe das hingelegt und gefragt, ob sie das veröffentlichen wollen. Dann haben die sich die Texte angeguckt und haben gesagt, ja, wir würden sie gerne nehmen. Wir sind einverstanden. Und dann waren das doch so viele Texte, dass man überlegte, ob man mit einer 3-bändigen Ausgabe beginnt. 3 Bände Hein. Und die wollte man in einen Schuber stecken. Und irgendwie zahlte mir dann der Verlag mit, also sie haben keine Firma gefunden, die ihnen den Schuber für die Bücher baut. Und dann werden sie doch die Bücher so nacheinander erscheinen. Irgendwann erzählte ich mal Peter Hax davon. Und er sagte, grübelte so einen Moment und sagte dann, ja, eigentlich eine schöne Idee, mit gesammelten Werken zu debütieren. 1980 erscheint in der Reihe Edition Neue Texte des Aufbauverlags ein Band Erzählungen. Einladung zum Lever Bourgeois. Heins Debüt. In der literarischen Stunde am Samstagabend möchten wir Ihnen heute Christoph Hein vorstellen. Den theaterinteressierten Hörern ist Christoph Hein ganz gewiss bekannt. Es gibt mehrere Stücke von ihm, die allerdings seltener gespielt sind. Aber über diese Theaterfragen wollen wir eigentlich weniger sprechen, sondern wir wollen den Prosa-Schriftsteller Christoph Hein vorstellen. Ein paar Monaten kam ein Erzählungsband in den Buchhandel unter dem Titel Einladung zum Lever Bourgeois. Christoph Hein, Sie haben sicherlich dieses Debüt als Prosa-Autor schon längere Zeit vorbereitet. Seit wann schreiben Sie Prosa? Ich habe Prosa zwischen den Stücken geschrieben. Es war für mich eine angenehme Pause, Fingerübungen, die zwischen den Stücken angesiedelt waren. Insofern sind die Texte, die jetzt mit dem Einladung zum Lever Bourgeois vorliegen, nicht ganz neu. Sie entstanden über einen Zeitraum von etwa 4 Jahren. Der Erfolg kommt nicht mit Theaterstücken, die Hein unentwegt schreibt, sondern mit Prosa, den Fingerübungen zwischen all den dramatischen Texten. Sein alter Freund Peter Hax schreibt ihm am ersten Weihnachtstag 1980. Lieber Herr Hein, ich habe Ihr Buch mit Vergnügen gelesen. Sie haben immer schreiben können. Sie können es noch. Hiervon muss nicht mehr die Rede sein. Obgleich außer Verdacht gebildete Literatur abzulehnen, finde ich die beiden Historien langweilig. Über das Verhältnis zwischen Ludwig XIV. Und Racine gibt's vielleicht Wichtigeres zu sagen, als dass der den beim Kacken stört. Macht ist von ärgerlichen Umständen begleitet. Mir scheint diese Nachricht ungenügend neu. Die Anwendung des Kleistdeutsch auf die Gegenwart hingegen erweist sich als ebenso fruchtbar wie das Einsetzen der historischen Ironie in Bezug aufs Alltägliche. Alle diese Geschichten sind unbezweifelbare und unanfechtbare Literatur. Schönstens, Ihr Peter Hax. Unbezweifelbare und unanfechtbare Literatur. Das sieht die Akademie der Künste der DDR ganz genauso und verleiht Christoph Hein, dem Debütanten, 1981 ihren renommierten Heinrich-Mann-Preis. Hein, gerade einmal 37, gehört mit einem Mal zu den bedeutenden Autoren des Landes. Ein neues Buch hat er bereits in Arbeit. Eine Novelle über Einsamkeit und Beziehungslosigkeit. Der fremde Freund. Zunächst erzählt Hein aus der Perspektive eines Mannes. Nach einem halben Jahr aber beginnt ihn das zu langweilen. Er wirft alles fort und beginnt aus der Perspektive einer Frau zu erzählen. Ich frage nicht, ob du mich liebst, ich liebe dich. Ich frage nicht, was du mir gibst, ich gebe. Mein Leben leb ich nur für dich, der Rest verrinnt. Bist du gegangen, so bin ich wie Staub im Wind. Der Verlag warnt, das sei 18. Jahrhundert. Hein bleibt bei seiner Entscheidung. Seine Protagonistin ist nun Claudia, Anfang 40, Ärztin, geschieden, kinderlos. Vergeh und sterb, wenn du zu mir nicht wiederkehrst, wenn du nicht öffnest meine Tür und mich begehrst. Ich bin gegen alles gewappnet. Mich wird nichts mehr verletzen. Ich bin unverletzlich geworden, resümiert sie. Ich habe in Drachenblut gebadet und kein Lindenblatt ließ mich irgendwo schutzlos. Aus dieser Haut komme ich nicht mehr heraus. Es ist eine Person, die ich schätze. Obwohl sie mir fremd ist. Sie hat eine gewisse Härte. Mit diesem Buch gelingt Hein endgültig der Durchbruch. Es wird in Dutzende Sprachen übersetzt, erlebt in der DDR insgesamt 6 Auflagen und avanciert in der BRD zum Kultbuch. Günter de Bruijn fragte mich mal, wie ich das geschafft hätte, dass das Buch überhaupt erscheinen kann. Ich sagte, ich habe keine Ahnung und vermutete, dass ich noch ein so unbekannter Mensch war, dass das eben so durchgerutscht war. Das war dann aber nach dem Erscheinen von dem fremden Freund und diesem weltweiten Erfolg dieses Buches natürlich völlig vorbei. Schwierigkeiten gibt es tatsächlich schon beim nächsten Buch, Horns Ende. Es ist Sommer 1957. In Bad Guldenberg erhängt sich der Historiker Dr. Horn, der ein paar Jahre im Burgmuseum der sächsischen Kurstadt gearbeitet hat. Horn war aus Leipzig hierher gekommen, zwangsweise. Zuvor war er seiner Dozentenstelle an der Universität enthoben und aus der SED ausgeschlossen worden. In Guldenberg hatte er sich bewähren sollen. Heins Roman über einen alten Kommunisten, der von seinen eigenen Genossen in den Selbstmord getrieben wird, ist der erste, den er in seiner Heimatstadt Bad Düben ansiedelt. Die Hauptperson des Romans ist eine historische Gestalt. Dr. Johannes Heinz Horn, Professor für Logik am Philosophischen Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig. Horn hatte sich im Januar 1958 im Leipziger Rosental erhängt. Er war perfekt gekleidet in Anzug mit Krawatte und angestecktem Parteiabzeichen, das er eigentlich nicht mehr tragen durfte. 1984 gibt Hein das Manuskript im Aufbauverlag ab. Eine Kopie schickt er an Luchterhand, seinen Verlag im Westen. Der möchte den Roman sofort drucken. Hein bremst. Erst müsse das Buch in der DDR erscheinen, dann könne es im Westen herauskommen. Andernfalls würde es in der DDR verboten. Ein Jahr liegt Horns Ende in der Zensurbehörde. Doch so sehr sich der Chef des Aufbauverlags, Elmar Faber, auch bemüht, er bekommt keine Druckgenehmigung. Und Faber zog immer wieder an die höchste Zensurstelle, das war der Kopenhager, um ein Ja zu bekommen. Und er bekam kein Ja. Und irgendwann hatte Faber die Faxendicke. Er wollte das Buch unbedingt machen. Und dann rief er einfach in der Druckerei an und sagte, er habe grünes Licht, das Buch könne erscheinen. Die Druckerei hat natürlich keinen Grund, dieser falschen Auskunft nicht zu glauben. Also die haben natürlich nirgends angefragt, stimmt das auch? Sondern haben die fertig gedruckte Papierbogen gebunden. Es wurde ausgeliefert, 2 Tage später war der Roman vergriffen. Ehe das ganz hohe Haus das überhaupt mitbekommen hat, war das Buch ausverkauft. Horns Ende, einer der mutigsten Romane über den ostdeutschen Stalinismus, ist das einzige Buch, das ohne Druckgenehmigung in einem staatlichen Verlag in der DDR erscheint. Und das Erstaunlichste daran, Verlagschef Elmar Faber, der Politbüromitglied Kurt Hager sowie das Kulturministerium nebst Zensurbehörde düpierte, darf seine Stelle behalten. Vermutlich nur aus einem einzigen Grund. Die SED-Kulturpolitiker fürchten die Reaktionen aus dem Westen, wenn sie Faber entlassen. Nicht umsonst geht ein Witz in jenen Jahren so. Frage: Wo wird die Kulturpolitik der DDR gemacht? Antwort: Bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Warum Horns Ende so besonders erregte? Ich glaube, es lag daran, dass ich für die 15 Jahre ein, wie ich meine, genaues, aber schwieriges Bild der DDR kennzeichne, was den Behörden missfiel. Sie begriffen, sie sahen, dass es in den 80er Jahren Schwierigkeiten gab, aber der Anfang, dieses Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, das war für diese Behörden, für die alten Funktionäre nur eine Zeit des ständigen Fortschritts, des nach oben Gehens, und nun kränke ich genau diese Zeit. Das ist das eine, dass ich die Anfänge kränke. Und der andere Punkt ist, dass die Gesellschaft übergangslos aus der faschistischen Zeit in die neue Zeit geht. Die Leute verändern sich nicht, was einfach auch meiner Sicht und Haltung und Erfahrung entspricht. Man wollte es nicht wahrhaben, dass es immer noch die gleichen Leute waren, die jetzt eine andere Uniform trugen und andere Abzeichen trugen, aber im Grunde wenige Jahre zuvor noch zu den Faschisten gehörten. Ich habe in dieser Stadt gelebt, als die Braunhemden in ihr Hof hielten und umjubelt wurden. Ich habe gesehen, wie sich diese Stadt dem alltäglichen Terror öffnete. Die Denunzianten und Mörder kamen nicht von irgendwo. Sie hatten mit uns gelebt, waren Bürger dieses verträumten, sanften Provinzfleckens gewesen. Sie sind aus unseren Wohnungen hervorgekrochen, unter unserer Haut. Es gab nie so einen einzelnen Satz oder eine einzelne Stelle, die man streichen konnte, wollte. Darüber hätte man ja, was weiß ich, reden können. Oder nein, es war die ganze Stimmung. Wie schon im Fremden Freund, auch da hatten sie keinen Ansatz für einzelne Sätze. Es war die ganze Stimmung des Buches, die ihnen nicht passte. Und die Grundstimmung eines Romans kann man nicht streichen. Da kann man nur das Ganze verbieten. Lieber Herr Hein, das Buch ist gut einiger Geschichten wegen. Und es ist gut jener stilistisch-psychologischen Souveränität wegen, mit der Sie diese Rhapsodie in Frust erzählen. Das Buch als solches ist nicht gut. Mir Leser die Geschichte des Herrn Horn bei Weglassung der Geschichte des Herrn Horn anzumuten, das ist dumm, frech und unehrlich. Damit sinken Sie auf die Ebene von Uwe Jonsson. Der Sozialismus soll und muss beleidigt werden. Aber wieso ich? Stets Ihr Peter Hax. Denn es sind zwei sich ausschließende Dinge, gut zu schlafen und sich gut zu Christoph Hein ist 40 Jahre alt und gilt bereits als Autor von europäischem Rang. Seine Bücher erscheinen sowohl im Osten als auch im Westen. Seine Stücke, in der DDR meist verboten, stehen auf den Spielplänen etlicher bundesdeutscher Bühnen. Er bekommt Preise, Stipendien, Auszeichnungen. Seit 1983 darf Hein in den Westen reisen, zu Lesungen, Symposien, Preisverleihungen. Aufführungen seiner Stücke, die in der DDR verboten sind, darf er dagegen nicht besuchen. So schweige ich lieber, so schweige ich lieber, so schweige, so schweige. Meine Stücke werden gedruckt, von Kollegen gelobt, auf Spielpläne gebracht, aber nicht aufgeführt. Irgendetwas kommt immer dazwischen. Ende der 70er Jahre waren 15 Inszenierungen geplant. Keine einzige kam zur Premiere. Zwei Filme habe ich geschrieben. Einer wurde gar nicht produziert. Einer liegt im Archiv der DEFA-Hochschule. Christoph Hein beschreibt 1985 in einem Interview mit der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit das Dilemma eines Autors in der DDR. Schweigen oder reden? Das eine bringt ihn um den Verstand, das andere um den Kopf. Im Mai 1987 fragt ein Mitarbeiter des Schriftstellerverbandes bei Christoph Hein an, ob er eines der Hauptreferate halten könne auf dem Schriftstellerkongress im November des Jahres. Thema: Literatur und ihre Wirkung. Redezeit: etwa 20 Minuten. Dann habe ich dann sofort ja gesagt. Das interessierte mich schon. Und irgendwann dämmerte es wohl diesem Schriftstellerverband, dass das vielleicht doch nicht so gut sei, den Herrn Hein da reden zu lassen. Und dann kamen die so, es fing so an, 3 Wochen vor dem Kongress, ich möge doch bitte die Rede einreichen für die Übersetzer, weil das war ja ein mit internationalen Gästen, das sollte übersetzt werden. Und dann sagte ich, nö, mache ich gern, aber ich bin noch nicht fertig. Ich hatte zu der Zeit schon Mitte der 80er Jahre einen Computer und habe dann aus dem relativ langen Text, so 30 Seiten, habe ich dann ganz sinnlos, wahllos Worte gestrichen, was mit Computern sehr einfach geht, sodass ich aus den 30 Seiten, dann blieben nur noch 10 Seiten übrig, wo jedes böse Wort, also das Wort Zensur beispielsweise, gestrichen war. Und das wurde ein unlesbarer, verworrener Text, den habe ich abgegeben. Und dann riefen die zurück, was das soll. Sag ich, also das ist ein Konzept, ich rede nach Konzept, was eine Lüge war. Die Zensur ist volksfeindlich. Sie ist ein Vergehen an der so oft genannten und gerühmten Weisheit des Volkes. Die Leser unserer Bücher sind souverän genug, selbst urteilen zu können. Die Vorstellung, ein Beamter könne darüber entscheiden, was einem Volke zumutbar ist und was ihm unbekömmlich sei, verrät nur die Anmaßung, den Übermut der Ämter. Die Zensur ist ungesetzlich, denn sie ist verfassungswidrig. Sie ist mit der gültigen Verfassung der DDR nicht vereinbar, steht im Gegensatz zu mehreren ihrer Artikel. Und die Zensur ist strafbar, denn sie schädigt im hohen Grad das Ansehen der DDR und kommt einer öffentlichen Herabwürdigung gleich. Das Genehmigungsverfahren, die Zensur, muss schnellstens und ersatzlos verschwinden, um weiteren Schaden von unserer Kultur abzuwenden, um nicht unsere Öffentlichkeit und unsere Würde, unsere Gesellschaft und unseren Staat weiter zu schädigen. Heins Rede ist eine Sensation. Zum ersten Mal in der Geschichte des Schriftstellerkongresses hat es ein Autor gewagt, so massiv gegen die sogenannte Druckgenehmigungspraxis anzugehen. Im Präsidium des Verbandes ist man empört. Präsident Hermann Kant erklärt in einem Interview mit westdeutschen Journalisten kategorisch, was man bestimmt nicht aufgeben wird, ist die zentrale Lenkung dessen, was zum Druck geht. Ansonsten ist Stillschweigen vereinbart. In den Medien der DDR wird kein Wort über den Redebeitrag des Kollegen Hein verloren. Der Text erscheint stattdessen in der Hamburger Zeit. Ein halbes Jahr später aber veröffentlicht der Aufbauverlag sämtliche Reden und Protokolle des 10. Schriftstellerkongresses in einer Auflage von 10.000 Exemplaren. Mehr als dreimal so viel wie sonst üblich. Innerhalb weniger Tage ist die gesamte Auflage vergriffen. Lieber Herr Hein, ich bin ein aufrechter Anhänger der Kunstfreiheit, habe nur von ihr noch nicht vernommen, dass sie an irgendeinem Ort oder Zeitpunkt vorgekommen wäre. Man kann doch folglich die Frage nicht als eine einfache stellen. Man hat doch auch schon erlebt, dass eine Sache Kunstfreiheit hieß und an die Freiheit von Kunst war. Alles Schöne, Ihr Peter Hax. In diesen Wochen hat Hein wieder ein Theaterstück fertiggeschrieben. Die Ritter der Tafelrunde. Es ist die 7. Arbeit, in der ich das Ende der DDR beschrieben habe. Das Stück um die Gralsritter ist um das Jahr 500 angesiedelt, dem Mythos scheinbar näher als der realen Historie und erzählt von einer Phase des Umbruchs. Parallelen zwischen der Artusrunde und dem Politbüro der SED sind leicht, vielleicht allzu leicht, herzustellen. Haben sich die alt gewordenen Ritter doch ähnlich disqualifiziert wie die Männer aus der obersten Machtzentrale der DDR. Thema des Stücks ist der Verlust der Utopie, versinnbildlich durch den Gral. Ach, Artus, sagt Lancelot einmal während eines Gelages in der großen Halle der Artusburg, weißt du denn überhaupt, dass die Leute da draußen nichts mehr vom Gral und der Tafelrunde wissen wollen? Wenn ich ihnen vom Gral erzählen wollte, spuckten sie aus. Für das Volk sind die Ritter der Tafelrunde ein Haufen von Narren, Idioten und Verbrechern. Weißt du das, Artus? Etliche Theater der DDR würden das Stück gern in ihr Programm aufnehmen, allein es bekommt keine Aufführungsgenehmigung. Ist quasi verboten. Der damalige Intendant des Dresdner Theaters, Wolfram, war bereit, das Stück zu machen, auch gegen die Funktionäre. Er setzte es an und er bekam keine Aufführungsgenehmigung für das Stück, sondern er bekam eine Probengenehmigung, etwas, was es bisher noch nie gegeben hatte. Das Theater durfte also das Stück probieren, aber ob es aufgeführt werden durfte, war nicht sicher. Die Funktionäre erteilen schließlich die Genehmigung für 4 Probeaufführungen, in denen getestet werden soll, ob es antisozialistische Reaktionen des Publikums gibt. Am 12. April 1989 ist die Uraufführung. Ich habe gesucht und gesucht, wenn der Gral auf der Welt wäre. Ich hätte ihn finden müssen. Keiner hat ihn je gesehen. Er ist nicht zu finden. Er ist nicht leicht zu finden, ja. Er ist überhaupt nicht vorhanden. Vielleicht ist er im Laufe der Zeit zu Staub zerfallen. Unsinn, Lancelot! Der Gral ist unvergänglich! Oder er ist nicht mehr auf dieser Erde. Oder er ist wirklich nur eine Idee. Das Publikum reagiert völlig gebannt. Die hörten auf zu atmen. Also die Schauspieler erzählten mir, sie hätten anfangs manchmal geglaubt, es säße überhaupt kein Mensch im Saal. Derart ruhig war es. Das Ding halt ausverkauft bis dort hinaus und dann nur so hinterher ein donnernder langer Beifall. Aber während der Aufführung gab es keine Reaktion. Und ich glaube, das half, dass das Stück eben nicht verboten werden konnte. Wenn es irgendwie so einen Zwischenruf gegeben hätte, irgendwas Böses, dann hätte man das als Provokation. Und das passiert nicht. Irgendwie hat das Publikum in Dresden da auch mitgespielt. Die wussten, mit wie heißer Nadel das alles genäht war und wie mutig das Theater und der Intendant sich da verhalten hatte. Und irgendwie spielten sie mit. Es spricht Christoph Hein. Liebe mündig gewordene Mitbürger, es gibt für uns alle sehr viel zu tun und wir haben wenig Zeit für diese Arbeit. Berlin, 4. November 1989. Knapp 1 Million Menschen haben sich auf dem Alexanderplatz zur ersten genehmigten, aber nicht staatlichen Demonstration in der Geschichte der DDR zusammengefunden. Die Strukturen dieser Gesellschaft müssen verändert werden, wenn sie demokratisch und sozialistisch werden soll. Und dazu gibt es keine Alternative. Veranstalter der Großkundgebung sind Berliner Theaterschaffende. Auf der Rednerliste stehen mehr als 20 Namen. Ulrich Mühe, Heiner Müller, Stefan Heim, Christa Wolf, Gregor Gysi, Marianne Birtler, Markus Wolf, Lothar Bisky, Christoph Hein. Das Fernsehen der DDR ist live dabei. Hüten wir uns davor, die Euphorie dieser Tage mit den noch zu leistenden Veränderungen zu verwechseln. Die Begeisterung und die Demonstrationen waren und sind hilfreich und erforderlich. Aber sie ersetzen nicht die Arbeit. Lassen wir uns nicht von unserer eigenen Begeisterung täuschen. Wir haben es noch nicht geschafft. Die Kuh ist noch nicht vom Eis. Hein spricht zunächst das aus, was die Leute hören wollen. Dann erzählt er von einem Gescheiterten, einem Gestürzten, von einem traurigen alten Mann, Erich Honecker. Es gibt keine Pfiffe, als Hein den Namen des bis vor kurzem noch mächtigen SED-Chefs ausspricht. Keine Hohnrufe, kein Gelächter, es herrscht Stille. Ich erinnere an diesen alten Mann nur deshalb, um uns zu warnen, dass nicht auch wir jetzt Strukturen schaffen, denen wir eines Tages hilflos ausgeliefert sind. Schaffen wir eine demokratische Gesellschaft. Ich hätte nie daran geglaubt, dass ich zu meinen Lebzeiten noch das Ende der DDR erleben werde. Ich sah, dass es kommt. Aber wann und ob, hätte ich gar nicht sagen können. Und dass ich es wirklich erleben würde, war für mich auch noch Anfang 89 undenkbar. Also da war ich in den Texten weiter als in meinem politischen Denken. 1990 gehört Hein zu den Gründungsherausgebern der Ostberliner linken Wochenzeitung Freitag und versucht ansonsten, in einem Elfenbeinturm zu leben. Jedoch ein Meer von Scheiße schlägt an seine Mauern, genug, ihn zum Einsturz zu bringen, zitiert Hein Gustave Flaubert. 1997 legt Hein nach einigen Romanen, die durchaus geteilte Aufnahme fanden, ein allseits stark beachtetes Buch vor, von allem Anfang an. Hein blickt, Biografie und gesellschaftliche Ereignisse verknüpfend, auf seine Kindheit und frühe Jugend in Bad Guldenberg, wie Bad Düben im Roman wieder heißt, und in West-Berlin zurück. Spätsommer 2001. Heinz' Frau Christiane, eine renommierte Dokumentarfilmerin und Feature-Autorin, ist todkrank. Sie hat Krebs. Christoph Hein unterbricht die Arbeit an seinem stark autobiografischen Roman Landnahme und begleitet seine Frau beim Sterben. Wo sie erschien, kam Sonne in das Zimmer, was sie begann und nahm in ihre Hände, schien plötzlich leicht und kam zum guten Ende. Mit einem Lächeln stets, wie schön war's immer, in unserer Küche sitzen mit den Katzen und auch mit ihr zu kochen und zu schwatzen. Im Januar 2002 stirbt Christiane Hein, 57-jährig. Hein ist wie gelähmt. Er sitzt jeden Tag am Schreibtisch, ein leeres Blatt vor sich und kann an nichts anderes denken als an den Tod seiner Frau. 8 Monate geht das so. Er starrt auf ein weißes Blatt und hört Musik. Er weiß nicht, ob er seinen halbfertigen Roman zu Ende schreiben kann. Ob er überhaupt jemals wieder schreiben kann. Ob nicht alles hinüber ist. Also der Tod meiner Frau, da habe ich dann lange Zeit überhaupt nicht arbeiten können. Dann so angefangen mit diesem kleinen Roman, da etwas von dem aufzuarbeiten, das hat vielleicht ein bisschen geholfen. Ich weiß es nicht genau. Wie nebenher schreibt Christoph Hein eines Tages ein paar Szenen auf vom Sterben seiner Frau und vom schlimmen Weiterleben danach. Ein Freund sagt, das ist der Anfang eines Romans. Noch am selben Tag setzt sich Hein wieder an den Text. Die Arbeit daran soll seine Trauer vertreiben. Nach ein paar Wochen ist der kleine Roman fertig. Es ist ein Buch für Kinder geworden. Mama ist gegangen. Erst jetzt kann sich Hein wieder seinem Roman Landnahme zuwenden. 5 Personen erzählen in einer Art Rollenprosa, einer Erzähltechnik, die Hein bereits in Horns Ende anwandte, von Bernhard Haber, einem stillen Flüchtlingskind, das mit seinen Eltern 1950 in die sächsische Kleinstadt Guldenberg kam und dem Ausgrenzung und offene Feindschaft entgegenschlug. Es ist eben eine Kleinstadt. Da fremdelt man mit Fremden, erklärt später eine unbekümmerte Freundin Bernhards einmal. Der Roman wird von der Kritik gefeiert. Wie ein Dichterfürst zieht Christoph Hein mit seinem neuen Roman quer durch deutschsprachige Lande, schreibt der Spiegel im Juli 2004. Moderatoren der Auftritte Heins sind Ulrich Wickert, Jutta Limbach, Richard von Weizsäcker und Frank Schirmacher. Stets an seiner Seite Suhrkamp-Chefin Ulla Berkewitsch, die ihn als neues Zugpferd ihres Verlages vorstellt. In diesen Monaten fragt der Berliner Kultursenator Thomas Flierl von der PDS Christoph Hein, ob er ab 2006 das Deutsche Theater als Intendant übernehmen würde. Hein bittet sich Bedenkzeit aus und sagt dann zu. Es stellt sich aber sehr schnell heraus, dass sowohl der regierende Bürgermeister als auch die Kulturverwaltung Hein unter keinen Umständen als Chef des Deutschen Theaters haben wollen. Um ihn zum Rückzug zu zwingen, wird, wie Hein beklagt, diffamiert, denunziert und verleumdet. Schließlich werden von Seiten des Senats massive Kürzungen des Etats in Aussicht gestellt für den Fall, dass Hein Intendant werden sollte. Wir hätten das Ganze auf dem Niveau eines Studententheaters machen müssen. Er gibt nun auf. Gefragt nach den Gründen für die Feindseligkeit, mit der ihm die politische Kaste begegnete, sagt er: Aufmüpfigkeiten, Frechheiten, zu denen ich gelegentlich neige, die hat man nicht vergessen. Oder meine Aufmüpfigkeit in der DDR. Wenn ich aus dem Hause gehe, leg ich eine meiner Masken an, dass den Tag ich überstehe, dass ich aussehe wie fast jeder Mann. 2007 überreicht Christoph Hein seinem Freund, dem Liedermacher Hans-Eckart Wenzel, einen Packen Liedtexte. Ganz für sich hat Hein sie über die Jahre so ganz nebenbei geschrieben. Sie offenbaren eine gänzlich unbekannte Facette im Schaffen des Dramatikers, Essayisten und Romanciers. Masken machen mich erträglich, machen mich gefällig nett und stumm. Und ich binde sie mir täglich wie eine seidene Krawatte um. Hein hofft, dass sich die Worte der Texte durch Musik und Gesang anders beleben lassen könnten als in stillen Büchern. Wenzel nimmt die Herausforderung an und macht sich sofort an die Arbeit. 2 Jahre später hat er 14 Lieder komponiert. Masken nennt er die Sammlung. Lieder nach Texten von Christoph Hein. 2011 schreibt Christoph Hein Weißkerns Nachlass. Einen Roman über einen Vertreter des geisteswissenschaftlichen Prekariats. Rüdiger Stolzenburg ist 59 und Dozent mit halber Stelle an der Universität Leipzig. Bei den KUWIs, den Kulturwissenschaftlern. Seine Studenten hält er für gedankenarm und gleichgültig, seine Kollegen für altersgreise Trottel und sowieso droht dem Institut die Abwicklung, weil sich der ganze Laden nicht rechnet. Hein begleitet Stolzenburg ein paar Tage lang durch dessen Leben und schreibt auf, was der alternde Dozent so treibt und sagt und denkt. Nirgendwo gibt es ein Geheimnis. Alles ist offen und gegenwärtig. Und eine Lösung gibt es nicht. Ich habe keine Botschaft. Ich weiß nicht besser als mein Leser, als mein Zuhörer, wie wir uns verhalten sollen, wie es weitergehen kann. Ich habe keine Zukunftsvision. Alles, was ich mache, ist möglichst genau, mitleidslos genau aufzuschreiben, was ich gesehen, erlebt, erfahren habe. Einfach das, die Gesellschaft, die ich kennengelernt habe, genau zu beschreiben. Und ich glaube, das ist schon ein hilfreicher Ansatz. Wenn man einen Zustand benennt, beschreibt, dann wird er erst dann doch erst sichtbar. Unhaltbare Zustände verfestigen sich und können ewig bleiben, wenn sie nicht angesprochen, nicht ausgesprochen werden. Deswegen ist auch seit Jahrhunderten eine unglaubliche Wut der Regierenden eben auf diese Personen, die das Unaussprechbare ansprechen. Vor ein paar Jahren ist Christoph Hein in die Stille des Havellands gezogen. In Berlin, wo er mehr als 30 Jahre gelebt hat, ist er jetzt nur noch selten. 2011 hat er noch einmal geheiratet, die Opernsängerin Maria Husmann. In seiner Heimatstadt Bad Düben, die als Guldenberg in die deutsche Literatur eingegangen ist, ist Christoph Hein seit 2010 Ehrenbürger. Viele Bürger der Kurstadt waren allerdings vehement gegen seine Ernennung. Hein, sagten sie, sei ein übler Nestbeschmutzer. Der Autor erwiderte, wenn alle für ihn gewesen wären, hätte er etwas falsch gemacht. Romane für 3 Deutschlands. Christoph Hein. Porträt von Steffen Lüdemann. Es sprachen Jutta Wachowiak und Christian Grashoff. Redaktion Katrin Ähnlich. Schnitt und Ton Hans-Peter Runert und André Lühr. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Ulrike Lücke-Langer. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2014. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.